Abschnitt 63 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Feldpost nach dem Sturm. Paraschnica, Serbien, Donnerstag, den 24. September 1914. Der Sturm ist vorbei. Wir liegen in den Stellungen, die wir 8 Wochen lang beschossen haben. Das Schlachtfeld ist noch nicht aufgeräumt, aber schon kommt Minage und Post in unsere neuen Wohnungen. Ich habe endlich einen Brief von zu Hause und Zeitungen. Aber ich kann immer nur ein Stückchen lesen, denn beständig werde ich mit Aufträgen fortgeschickt. Und schrecklich mischen sich mir die Belanglosigkeiten, von denen ich lese, mit den nervenzerrenden Ereignissen meiner Umwelt. In dem Brief steht: Der Emil Lehmann, der aus der Länderbank, der mit Arnold ins Gymnasium gegangen ist, hat sich mit der Käthe Kalivoda aus Weinberge verlobt. Kadett Winkler wird auf einer Bahre vorbeigetragen, Schrapnellschuss, über und über mit Blut bedeckt. Er winkt mir zu. Ich trete zu ihm. Grüß mir Prag. Ich komme nicht mehr bis Prag. Ich lese in der Zeitung: Sportclub Rudolfshügel spielt gegen WAF. Dem sonntägigen Match der beiden Mannschaften, die in der letzten Saison nach aufregendem, erbittertem Kampfe einander ein unentschiedenes Spiel lieferten, kann mit umso größerer Spannung. Ich muss zum Nachbarbataillon. Wo ist Hauptmann Spudil? Frage ich den Gewehrvormeister Nietzsch, der aus seiner Deckung etwas nach hinten gegangen ist, seine Notdurft zu verrichten. Er zeigt die Richtung. Plötzlich, wie bei einem Erdbeben, bäumt sich der Boden auf, die Luft pfeift, meine Mütze fliegt vom Kopfe, Erdklumpen in mein Gesicht und über die Montur. Ich drehe mich um. Der Gewehrvormeister liegt mit zerschmettertem Kopfe da und hinter ihm in der Mitte aufgewühlter Schollen eingerammt die Granate. Ein Blindgänger. Zum Hauptmann und wieder zurück. Mir zittern noch alle Glieder. Schnell die Zeitung. Vergessen. Nur auf andere Gedanken kommen. Pauline Ulrich von der Dresdner Hofbühne ist in den Ruhestand getreten und aus diesem Anlasse zum Ehrenmitglied dieses Instituts ernannt worden. Baron Wladimir Schlichtner hinterließ seine wundervolle Antiquitätensammlung, in der sich eine von Fragonard mit einer gewagten Skizze geschmückte Tabatiere. In einem Zeltblatt bringen Soldaten einen Verwundeten. Sie legen ihn nieder, um in unserer Deckung einen Augenblick lang zu rasten. Wir schauen ihm ins Gesicht, berühren seine Hand. Sie ist kalt. Nach ein paar Minuten kommt der Bataillonsarzt. Nehmen Sie ihm die Legitimationskapsel ab und die Habseligkeiten und lassen Sie ihn hinter dem Baum begraben. Jawohl. Ein Feuilleton. Um die Kuppeln und Spitzen wob das Mondlicht einen bläulich-zittrigen Schimmer und verwandelte die Landschaft in ein abenteuerliches Sehnsuchtsbild, wie es in heißen Träumen vor die Seele gaukelt. Ingeborg starrte flatternden Auges. Meldung der 12. Kompanie. 15 Tote, 85 Verwundete. Möglichst viele Blessiertenträger und Soldaten zum Fortschaffen der Verletzten erbeten, da die Schwarmlinie allzu sehr geschwächt ist. 6. Ziehungstag der 2. österreichischen Klassenlotterie. Je 200 Kronen gewannen folgende Lose: 703, 625, 897, 003. Wasser. Um Gottes Willen, Wasser. Zum Glück ist noch in einer Feldflasche ein wenig kalter Kaffee. Der Mann mit dem Brustschuss wankt weiter. Java Zuckerfest, 23,6 bezahlt. Silber, 24,62. Liverpool, Klammer auf, Baumwolle, Klammer zu. Umsatz, 6.500. Gerichtssaal. Das Muster einer braven Tochter scheint die 24 Jahre alte Martha Planer aus Komotau. Theater. In Fräulein Winterfeld scheinen wir nun endlich die Altistin gefunden zu haben, die unserer Oper seit dem Abgange der Frau Berill brennend fehlte. Morgen wird die mit so großem Beifall aufgenommene Operette »Das Musikantenmädel«. Gehen Sie zur Pionierabteilung. Sie sollen 20 Leichen im Abschnitt Bischinski begraben. Kreuzherrnplatz. Die blonde Dame im grauen Tailor-Made wird von dem sie verfolgenden, nicht unbemerkt gebliebenen Herrn dringendst das Gewehr fester. Dort kriecht ein Mann aus den Strünken des niedergemähten Kukuruzfeldes. Es ist ein Unsriger, Kuchler, Stabshornist des 3. Bataillons. Er kann nicht sprechen, seine Bluse ist voll Blut. Verwundet? Er nickt. Ein Tropfen des kalten Kaffees labt ihn. Er ist zeitig früh verletzt worden, Schuss von hinten durch die Brust, blieb bewusstlos liegen, erwachte erst Nachmittag, schleppte sich mehrere Stunden hierher, kriechend, teils weil er nicht die Kraft hatte aufzustehen, teils weil ihm die Kugeln um die Ohren pfiffen. Ungeschickt hat er die Wunde selbst verbunden. Wir erneuern den Verband und schaffen ihn zu den blessierten Trägern. Der arme Kerl weint herzzerbrechend. So allein bin ich gelegen. Niemand hat mich gesehen. Niemand hat mich gehört. Im Passagekino gelangt morgen ein sensationeller Trickfilm. Amerikanischer Humor. Fred, Klammer auf, zu seiner Schwiegermutter, Klammer zu. Einer von uns hat sich einen Mantel geholt, breitet ihn im Unterstand auf die Erde. So, jetzt wird mir nicht mehr kalt sein. Wo hast du den Mantel her? Dort, von den Toten. Sie begraben jetzt. Wir laufen zu den Leichen. Es ist aber kein Mantel mehr dort und kein Zeltblatt. Kameraden von der 6. Kompanie haben alles an sich genommen. Zurück in das Zelt, um die Zeitung weiterzulesen. Die Preise von Rebhühnern? Uns friert und einer sagt, schade, dass ich nicht auch einen Mantel erwischt habe. Alle schauen den Sprecher an, alle fühlen sich ertappt bei einem grässlichen Gedanken. Alle hatten wir gewünscht, es mögen mehr Tote dort sein, damit wir bei Nacht schlafen könnten. Nun spricht einer aus, was alle roh und egoistisch empfanden. Noch mehr gefallen da drüben, als die vielen sind, deren toter Atem vom Winde herübergeweht wird. Heiratsantrag, 35-jähriger Privatbeamter von elegantem Äußeren und gesicherter Lebensstellung. Ende von Abschnitt 63.